Spirit. Es gibt keine Offenbarung ohne den Heiligen Geist. Praise the Lord. Halleluja. We have studied Christ and Revelation. That's Jesus himself and the Holy Spirit. Wir haben Jesus Christus selbst und den Heiligen Geist gelernt. And today we will continue with our message that we started on Sunday. That is you and the Holy Spirit. Und heute geht's weiter mit dem Thema, was wir am Sonntag begonnen haben, du und der Heilige Geist. Because there is no revelation without the Holy Spirit. Es gibt keine Offenbarung ohne den Heiligen Geist. He is the one to reveal things to us. Er ist derjenige, der uns Dinge offenbaren muss. You see, you are to know how he speaks. Du musst wissen, wie er spricht. He only reveals things to those that surrender to him. Ja, er offenbart den Leuten nur die Dinge. Er offenbart nur den Leuten was, die sich auch ihm hingeben. You see, to that, those that surrender to Christ. Die sich Christus hingeben. You see, that submit everything to Christ. Die alles Christus geben. They are the people that the Holy Spirit reveal. You see, that can hear the voice of the Holy Spirit. Das sind die, die die Stimme des Heiligen Geistes hören können. You know, if you refuse to submit to Christ, wenn du dich weigerst, dich Christus herzugeben, if the Holy Spirit is speaking, you cannot even hear. Wenn der Heilige Geist spricht, wirst du seine Stimme noch nicht mal hören. Because you cannot separate Christ and the Holy Ghost. Weil du Christus nicht vom Heiligen Geist trennen kannst. Praise the Lord. Yeah. The Holy Spirit is a spirit. Der Heilige Geist ist ein Geist. And he need a body und to be here on earth. Und er braucht einen Körper, um hier auf Erden zu sein. You know, anything spirit needs a body to be here on earth. Alles Geistliche braucht einen Körper, um hier auf Erden zu it's sein. It's like you and me. Wie du und ich zum Beispiel. We are spirit. But without our body, we cannot be here. Aber ohne unseren Körper können wir nicht hier sein. Praise the Lord. Halleluja. You know, the demons, they are spirit. Die Dämonen sind Geist. Without the body, they can never be here. Ohne den Körper können sie nicht hier sein. Let us go to James. James. The book of James. Jakobus. Let me look at it. Where it is. James 2. Jakobus 2. Verse 26. 26. It says, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Here he compares the body and the spirit to faith and work. Hat Körper und Geist mit Glaube und Werk verglichen. Du kannst nicht glauben, ohne danach zu handeln. If I say there is fire here, wenn ich sage, es brennt hier, we are going to react in different ways, wird jeder anders reagieren. And some of us will run out. Einige werden rausrennen. Some of us will just be crying. Einige werden einfach nur some weinen. Will, you see, we will just look, be looking for a place to hide. You andere see? Werden sich vielleicht verstecken. But we are going to act on that news. Wir werden nach dieser Botschaft handeln. Praise the Lord. Halleluja. You see, there is no I believe without action. Es gibt keinen Glauben ohne danach zu handeln. Jesus said he loved us. Jesus sagt, er liebt uns. And he came to act on it. Und er kam, um danach zu handeln. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He said he loved us. And he came to act on it. Er hat gesagt, er liebt uns und er ist gekommen, um danach zu handeln. He did not just speak without action. Er hat nicht nur ohne Taten gesprochen. Amen. Amen. He said, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Jakobus 2, Vers 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. The body without the spirit. Der Leib ohne Geist. The Holy Spirit is is a spirit. Der Heilige Geist ist ein Geist. He need a body to be here on earth. Er braucht einen Körper, um hier auf Erden zu sein. You see, without our body, he can never be here on earth. Ohne unseren Körper kann ich hier auf Erden sein. You see, he needs something. He need a living thing to be here on earth. Er braucht etwas Lebendiges, um hier auf Erden zu Praise sein. Praise the Lord. Halleluja. The Bible said our body is not the temple of the of God. That is the temple of the Holy Spirit. Bibel sagt, unser Körper ist der Tempel Gottes. Because we carry the Holy Spirit everywhere. Wenn Heiligen Geist überall mittragen. He live in us. Er lebt in uns. Praise the Lord. Halleluja. You cannot separate. Once you separate the body from the spirit, the body is now dead. Wenn du den Geist vom Körper trennst, ist der Körper tot. Just as we have read in James 2, verse 26. He said, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. You see? Things always go two ways. Both things go two ways in Christ's kingdom. Amen. Amen. Im Königreich Gottes gibt es immer zwei Enden. Faith, you see, belief and faith. Glaube. Belief and work. Glaube und Werke. Okay, let me call it work. Sometimes we call it faith. You see, belief and work. Glaube und Werke. You see, both go together. Beides geht miteinander. You see, you cannot say I believe without action. Kannst du sagen, ich glaube ohne nachzuhandeln? I've just used that of fire. Ich habe über das Feuer gesprochen. That if I say there is fire here. Wenn ich sage, es gibt hier Feuer. You see, oh, there is a snake here. Hier ist eine Schlange. We are going to act in different ways, all of us. Jeder wird sich anders verhalten. Some will just take their legs off. Some will want to run out. Some will, you know, you act different. But you are going to act on what you have. Einige würden nach einer Waffe suchen. Die anderen Leute würden sich verstecken. Andere einfach nur schreien. Aber jeder wird irgendwie auf das reagieren, weil er daran glaubt, dass hier eine Schlange ist. And that is faith. And work goes together. Und das ist der Glaube und das Werk, was zusammengehört. So also our body without our spirit without a body cannot live here on earth. Also wie unser Körper oder unser Geist ohne unseren Körper nicht hier auf Erden leben the kann. The Holy Spirit is a spirit. Der Heilige Geist ist ein He Geist. He needs a body to be here on earth. Er braucht einen Körper, um hier auf Erden you zu sein. You see, demons, they are spirit. Dämonen sind Geister. You see, they are spirit and they need body to Sie be here Sie brauchen einen on Körper, earth. Um hier auf Erden zu sein. You see, and that is why they go through things. They go through different things, living things. They can even speak through trees to you. Something spoke through tree to Jesus. You see, fig tree spoke to Jesus. Deswegen können sie durch lebendige Dinge gehen. Deswegen können sie auch durch Gegenstände gehen. It's a serpent. You see, durch eine Schlange. You see, Satan have to go through serpent. Der Teufel ist durch eine to Schlange speak, gegangen. To communicate with Eve. Und hat dadurch Eva betrogen. You see, if they need, the spirit need the body. Der Körper braucht den If Geist. Not, he is illegal here on earth. Und ist er illegal hier auf Erden? When the fall of man. Der Sündenfall. When man fell. Als der Mensch gesündigt hat zum ersten Mal. Man body was contaminated. Wurde der menschliche Körper verunreinigt. You see, we lost our father. Wir haben unseren Vater verloren. And our government. Unsere Regierung. Praise the Lord. You see, when man fell, when Adam fell. Als Adam gefallen ist. You see, we lost, our body became contaminated. Wurde unser Körper verunreinigt. And we lost our father and our government. Wir haben unseren Vater und unsere Regierung verloren. The Bible said, even the Holy Spirit has to leave. Die Bibel sagt, selbst der Heilige Geist muss gehen. You see, the Holy Spirit has to leave. Musste gehen. He could no longer dwell in people. Er konnte nicht mehr in Menschen wohnen. He could no longer strive with men. You see, why? Because the Holy Spirit is a spirit. He needs a body. Weil der Heilige Geist ein Geist ist und einen Körper braucht. You see, he has to leave. Er muss in Once the body is not clean. Und er muss gehen, wenn der Körper nicht rein ist. Jesus came. And he brought his own blood to clean our body. Jesus kam und hat sein eigenes Blut gebracht, um Because unser Blut zu reinigen. Because of his blood, Because of the Holy Ghost. In dem Heiligen Geist. Well, the Holy Ghost help us to clean our body. Der Heilige Geist hat uns geholfen. You see, the blood of Jesus help us to clean our body. And that is why the Holy Ghost cannot live in us. Deswegen kann der Heilige Geist in uns leben. It is now, it's like before the fall. Wie vor dem Fall. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that is why there should be no fear when speaking to your father. Du solltest keine Angst geben, wenn du zu deinem Vater. You know, before the fall, there was no fear for Adam and Eve. Vor dem they were not Fall afraid. Hatten Adam und Eva keine Angst. You know, they were not afraid. But after the fall, aber nach dem Sündenfall, it was then they became afraid. Dann wurden sie ängstlich. Can you remember? Praise the Lord. Halleluja. You see, there are things before the fall and things after the fall. Es gibt Dinge vor dem Sündenfall und Dinge nach dem Sündenfall. In the whole of the Old Testament, im Alten Testament, there is no incident where the Holy Spirit has to live in a man. Gibt es keine Begebenheit, in der der Heilige Geist in einem Menschen gelebt hat? You see, when they prophesy, als sie prophezeit haben, for example, they never possessed the Holy Spirit. He never lived with them. War der Heilige Geist nicht in ihnen drin und hat in ihnen gelebt? The Bible said, he will come upon them, and they will prophesy that he will leave them. Die Bibel sagt, der Heilige Geist wird über sie kommen und er wird durch sie hindurch prophezeien und dann wird er sie wieder verlassen. We have a lot of example in the Bible. Wir haben viele Beispiele in der Bibel. Praise the Lord. Halleluja. You see, why must he leave? Wieso muss er gehen? Because the body was contaminated. Weil der Körper verunreinigt war. He could not stay on earth. Er konnte nicht auf Erden bleiben. We thank God for Jesus. Wir danken Gott für Jesus. You see, John 14. Look Johannes at John 14. 14. Amen. Amen. We thank God for Jesus. That said that the Holy Ghost will now come into us and live with us forever. Schon dass der Heilige Geist in uns hineinkommen wird und in uns leben wird, das für immer. John 14. Johannes 14. Praise the Lord. Hallelujah. So as I help us to read from 19, from 15 to 19. Er liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch Wahrheit und den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachten ihn nicht und erkennen ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe. Sollt auch ihr leben. Praise the Lord. Halleluja. Let us also go to Matthew 28, verse 20. Matthew 28. Matthäus 28. Verse 20. You know, Jesus promised us he's going to live with us forever. Jesus hat uns versprochen, dass er für immer mit uns leben wird. He said he will be with us forever. Er wird für immer bei uns leben. Bis zum Ende der Welt. Look at verse 20. Vers 20. But let's read 19 and 20 so that you can, because both goes together. He said, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Praise the Lord. Hallelujah. But we know that Jesus himself is no longer here. Wir wissen, dass Jesus selbst nicht mehr hier ist. But we know that the Holy Ghost is here. Der Heilige Geist ist hier. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the Holy Ghost now lives with us forever. Der Heilige Geist lebt jetzt für immer mit uns. So today we will be going to understanding. The Spirit help us to understand. Der Heilige Geist hilft uns zu verstehen. Last week we started with the Spirit, the you and the Holy Spirit. Letzte Woche ging es dich und den Heiligen Geist. You see that the Holy Spirit regenerate believers. Dass der Heilige Geist uns Kinder Gottes regeneriert. Er gibt uns Leben. Er schenkt uns Leben. You see. Just like your mother and your father, your natural parents give birth to you, and you are now in this world. Genauso wie eure natürlichen Eltern euch auf die Welt gebracht haben, gibt uns der Heilige Geist Leben. So also the Holy Ghost births you into the kingdom of Christ. Genauso hat der Heilige Geist euch in das Königreich von Christus. And that's why you are now called the Son of God. Deswegen sind wir jetzt Söhne Gottes. I'm no longer the Son of Man. Ich bin der so Menschen und nicht mehr Menschen. Learn to live as a Son of God more than a Son of Man. Lerne mehr als ein Sohn Gottes zu leben als ein Sohn der Menschen. Praise the Lord. Halleluja. You see, the Holy Spirit birthed you. Der Heilige Geist hat dir das Leben geschenkt. Into Christ's kingdom. In das Königreich von Christus. Amen. Amen. Then the Spirit indwelled. Believers. Und der Geist he live in us. Lebt in uns. He did not only give birth to you, but he also live in you. Er hat uns nicht nur das Leben geschenkt, sondern er lebt auch in uns. And the Spirit also sealed believers. Und der Geist versiegelt uns Kinder Gottes. And that's why when you sin, you see, never go into your spirit. Wenn du sündigst, es geht nicht in deinen Geist. You see, your mind, and your sin, any sin you commit is not coming from your spirit. Jede Sünde, die du begehst, kommt nicht von deinem Geist. And what whenever you sin, it never goes into your spirit. Und wenn du sündigst, geht es nicht in deinen Geist. Because your spirit is sealed by the Holy Ghost. Weil dein Geist versiegelt ist durch den Heiligen Geist. Praise the Lord. Halleluja. You see, everything ends with your mind. Alles. You see, endet in deinem it's Gedanken. Coming from your mind, your sin. Kommt von deinen Gedanken, die you Sünde. See, and once it's going, it goes into your mind also. You see, never penetrate the whole. Until you renounce Jesus. Nur wenn du Jesus verweigerst. Praise the Lord. Halleluja. You see, then the Holy, then the Spirit of Christ. Now he have to leave your inside. Have to leave your inside, and you no longer have him in your inside. If you renounce Christ. Wenn du Christus verweigerst, dann ist der Heilige Geist nicht mehr in dir. As God's children, there is no sin that can penetrate the spirit. Your als Kinder Gottes gibt es keine Sünde, die unseren Geist verunreinigen kann. Praise the Lord. Halleluja. You see, there is no sin that can penetrate your spirit. Es gibt keinen if Geist, you are really born wenn again. Du wieder, wirklich wiedergeboren wirst. You see, if you are really born again, you wenn du wiedergeboren sin. Wirst, wirst du die Sünde auch hassen. Yeah. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. You will no longer enjoy sin. Du wirst nicht mehr genießen. You know this world they enjoy sin. In dieser Welt genießt Sünde. But you will no longer enjoy sin. Aber du wirst die Sünde you nicht mehr will hate genießen. It. Even when you make mistake, you don't like it. Auch wenn du Fehler begehst, wird es dir nicht mehr gefallen. You see, before this time, when you make mistake, you don't even see it as me. You see it as normal. Früher, wenn du diese Fehler gemacht hast. War das für dich normal, gewöhnlich, nichts Großes dabei. But now, once it comes, you don't like it. Aber jetzt gefällt dir das nicht. You regret it. You say, why am I making this mistake again? Du bereust das. So that will tell you that you are no longer like the same. Was zeigt dir, dass du nicht mehr die gleiche Person bist? You now have a new life in you. Du hast ein neues Leben in dir. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The Spirit sees believers. Der Heilige Geist versiegelt uns Kinder Gottes. So that the believer spirit is protected. He protect our spirit. Er schützt unseren Geist. Amen. Amen. Then the spirit adopt believers. Der Geist adoptiert Gläubige. He adopt believers. Er adoptiert Gläubige. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The spirit filled believers. Der Geist füllt Gläubige. And the Spirit is the author of the Scripture. Und der Geist ist auch der Autor der Schrift. He interprets the Bible to believers. Er interpretiert die Bibel zu uns. You see, help us to understand the Bible. Er hilft uns, die Bibel zu verstehen. He interprets the Bible and help us to understand it. Er interpretiert die Bibel und hilft uns, es zu verstehen. You see, the work of the Holy Ghost is there are so many. Die Aufgabe des Heiligen Geistes and they are so great. We need him so much. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. It's just disturbing me, this fan. Interpret the Bible, the Holy Spirit. Interpretiert die Bibel. You see, that is why this the Bible is no longer man opinion. Deswegen ist die Bibel nicht eine Sammlung von menschlichen Optionen. You see, it's not what is your opinion. Meinungen. What do you think about it? You see, it's no longer about the flesh. It's about the It's about Christ and the Holy Spirit help us to interpret it. Amen. Es geht nicht mehr um eigene Meinungen in der Bibel. Es geht nie um eine eigene Meinung, sondern es geht um das, was der Heilige Geist sagt. Und nur das kann er, und nur er kann das, was er sagt, uns erklären. The word of God is sharper than two-edged sword. Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. That's Hebrew 4. You see. Steht in Hebräer 4. He said that if you do not allow the Holy Ghost to be in the word of God. Also nicht zulässt, dass der it will be power, the word of God will become powerless. Dass der Heilige Geist in Gottes Wort ist, dann wird es kraftlos sein. You see, the word of God is sharper than two-edged sword. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. That is when the Holy Ghost is the author. Aber wenn der Heilige Geist der Autor he ist. He is the one interpreting. Er ist derjenige, der es he deutet. Is the one teaching. Er ist derjenige, der lehrt. Praise the Lord. Halleluja. You see, if you don't allow him to be the one in charge of the word of God will be powerless. Wenn ich zulässt, dass er derjenige ist, der Gottes Wort handelt, dann wird Gottes Wort kraftlos sein. He interpret the Bible to us, er the Holy Spirit. Deutet die Bibel für uns. We all know 2 Peter 2, 19 to the end. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He helps us to understand the Bible. Hilft uns, der Heilige Geist hilft uns, die Bibel zu verstehen. Today we will be dealing with understanding the Bible. Heute geht es darum, die Bibel zu verstehen. You see, Jesus said, "I have many things to tell you." Jesus sagt, vieles habe ich euch zu sagen. You cannot understand them now. Aber ihr könnt es jetzt noch nicht verstehen. Because you need the power of the Holy Ghost to be able to understand. Weil die Kraft des Heiligen Geistes braucht, um es zu verstehen. Praise the Lord. Halleluja. In John 16, he said, "I have many things to reveal to you." Vieles habe ich euch zu offenbaren. But I have to leave them now. Aber ich muss es erstmal zulassen. Because you cannot understand them. Denn jetzt könnt ihr es noch nicht verstehen. You see, no flesh can understand Christ. Kein Fleisch kann Christus verstehen. You see, flesh and blood cannot inherit the kingdom of Christ. Fleisch und Blut können das Königreich Gottes nicht erben. Cannot understand Christ's kingdom. Können das Königreich von Christus nicht verstehen. Amen. Amen. All the religion, they are all organized. Alle Religionen sind organisiert. They are well organized. Just look at organisiert them und strukturiert. The Catholic, you see, they are well organized. Just look at the church. Look at everything. It's just Picabello. What do you call it? You see everything. You see, somebody will just hold the book like this, and he's just reading. Now somebody will be. You see, well, or everything there, they are all organized. You see, alles ist gut strukturiert und geregelt. You can understand them with just natural understanding, with reasoning. You can understand them. Und mit Sinn und Verstand kannst du nachvollziehen, was diese Leute vorhaben und machen. But the kingdom of Christ is what you cannot understand. Aber das Königreich von Christus ist etwas, was du eben unless nicht verstehen God himself es sei help Gott you selbst to hilft it. Dir, das zu verstehen. Unless the Holy Ghost help you to understand der Heilige Geist hilft dir, das zu verstehen. You know, give, it shall be given unto you. You cannot gib understand und dir wird gegeben, das kannst du nicht verstehen. Because you know, if you give, it is minus. Es ist Verlust für dich. If I give you, wenn it ich dir is etwas gebe, ist es ein Verlust für now dich. The Bible said it is more blessed to give than to receive. Aber die Bibel sagt, geben ist seliger als nehmen. You see, can you see that the natural man cannot understand that? Der natürliche Mensch kann das nicht it is the Holy Ghost. Deswegen braucht es den Heiligen Geist. Es ist übernatürlich, um das zu verstehen. Praise the Lord. Halleluja. You see, when the pain is still there, that's why he. Immer noch da ist. You see, tell the Holy Ghost to believe. Braucht den Heiligen Geist, um das zu glauben. Like the Syrian army, they were there, but Elisha said, "Those that be with us are more than those that be with them." It tells the supernatural to believe that one, two people are more than maybe 50 or 60 or 100 that came to arrest them. Es braucht es übernatürlich, um zu glauben, dass zwei Leute mehr sind als hunderte von Leuten. Praise the Lord. Halleluja. You see, all the religion, they are all well organized. Alle Religionen sind gut strukturiert. You cannot understand. You can understand them properly. Du kannst es nachvollziehen. But the kingdom of Christ. Aber das is what you cannot understand. Selbst, was du eben nicht unless kannst. The Holy Ghost help you to understand it. Denn der Heilige Geist hilft dir, das zu you verstehen. See, Jesus revealed everything to us through the Holy Ghost. Jesus hat uns alles offenbart durch den Heiligen in Geist. In Matthew 11, quickly go to Matthew 11. Matthäus 11. Matthew 11, verse 27. Matthäus 11, 27. He said, all things are delivered unto me of my Father. You know, when you tell people that you have all things. Wenn du Leuten sagst, dass du alles hast. And they can see you that you are no name. Und sie aber sehen, dass du ein Niemand bist. And you can, they can see that you are so poor. Dass du arm bist. You know, they can see that you... You know, the doctor can even see what is wrong with you, that you just have some days to live. Und der Arzt hat dein Todesurteil schon per Post zugeschickt. Praise the Lord. Halleluja. You see, he said, all things are delivered unto me of my Father. Alles wurde mir von meinem Vater übergeben. I have all things. Alles habe ich. You see, if you have Jesus, wenn you have Jesus all hast, things. Hast du alles. Yeah, Jesus, he said, all things are delivered unto him. And we have Jesus. Alles wurde uns gegeben, wir haben Jesus. Das heißt, wir haben alles. Praise the Lord. Halleluja. You see, it will take Christ, it will take the Holy Ghost to believe this very place. Es braucht den Heiligen Geist, um diese Stadt zu glauben. That you have all things. Dass du alles hast. When you don't even have money to buy food. Wo du nicht mehr genug Geld hast, um zu tanken. You see, when you don't even have money to buy what you love to buy. Wo du genug Geld hast, dir das zu kaufen, was dir gefällt. Just like Joseph. Joseph. You know, the Bible called him a prosperous man. Die Bibel nennt ihn einen wohlhabenden Menschen. A slave that was sold. Ein Sklave war, der gerade dabei war, verkauft werden. Naked. You see, you know, when they want to sell them at that time, they will have to naked them, so that the people that want to buy them have to see what they are going to buy. Damals, als man als Sklave verkauft wurde, wurde man nackt verkauft, damit die Käufer sehen, ob etwas nicht bei dir stimmt, ob dir vielleicht ein Bein fehlt, ob du irgendeine Wunde hast, irgendwas anderes hast, was deinen Wert vielleicht mindern könnte. As he was naked. Und be so, the Bible called Joseph a prosperous man. Hat Bibel aber dennoch gesagt, dass Joseph ein wohlhabender Mensch war. He never called the master who was going to buy him a prosperous man. Er hat nicht den Meister, der ihn, der genug Geld hatte, ihn zu kaufen, einen wohlhabenden Mann genannt. It is the Holy Ghost. Und das braucht der Heilige Geist, um das zu verstehen, um Jesus zu verstehen. To understand Christ's kingdom. Das Königreich von Christus zu and verstehen. You know, there is problem everywhere in the church today. Es gibt Probleme in der Gemeinde. You see, people have to interpret it their own way. Weil Leute es auf die Bibel auf ihre eigene Art und Weise deuten, so wie es für sie Sinn macht, so wie es für die Welt Sinn makes sense, how they can accept it, how they can believe it and receive it, how it can make sense to them. So wie es in unsere jetzige Zeit passt. So wird es dann auch gepredigt. Revelation does not make sense. Aber Offenbarung macht keinen Sinn. You know, when Jesus said, when Peter told Jesus, you will not die. Als Petrus zu Jesus gesagt hat, dass er nicht sterben wird. It makes sense. Es hat Sinn that's gemacht. What makes sense in das the natural world. Macht Sinn. But Jesus rebuked Peter. Aber Jesus hat Petrus verweigert. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Because revelation does not make sense. Weil you will die. Macht nicht Sinn. You see, that does not make sense. Also zu sagen, dass diese Person sterben wird, you see, your Peter is supposed to say, Jesus, you will die. Petrus als sein Name. That is what Jesus could have even believed. Und Freund von Jesus hätte sagen müssen, du wirst nicht sterben. You will not die. Du wirst auf keinen Fall you sterben. You see, though it's good in the natural world, but it's evil before Christ. Das ist zwar gut in der natürlichen Welt, aber es ist bösartig. A lot of things that are good in the natural world. Dinge, die gut sind in der Welt. Almost all, you see. Fast they alles. Are all evil. Bösartig. In Christ's kingdom. Im Königreich von Jesus Christus. The good of this world. Das Gute dieser Welt. Positive speaking. Positives Sprechen. Speak positive. Sprich he will positiv. Not die. He will not die. Er wird nicht sterben. Ihm wird es wieder gut gehen. Jesus said, get behind me, Satan. Aber Jesus hat gesagt, weiche von mir, Satan. Ah. Today people will embrace it. Heute werden Leute they will praise somebody like that. Und sagen, das he doesn't want him to die. Er will nicht, dass er stirbt. Er ist ein guter Mann, ein guter Freund. Matthew 11. Matthäus 11. Verse 27. He said, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son. And he to whomsoever the Son will reveal him. Mercy, can you help? Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welcher den Sohn es offenbaren will. He said the Son, he said the him whosoever the Son will reveal him. And in John 16, Jesus told us how he will reveal himself. He will reveal the Father to us. In John 16. Johannes 16 sagt uns, wie er uns den Vater offenbaren wird. Praise the Lord. Hallelujah. You see, he said the Son has to reveal him to us, the Father to us. Der Sohn muss uns den Vater offenbaren. Look at verse 12 of John 16. Johannes I have yet many things to say unto you, but you cannot understand them now. Johannes 16, Vers 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. You cannot understand it. Ihr könnt es jetzt noch nicht verstehen. Ah. You know, when Jesus was telling them he was going to die, they could not understand it. Als Jesus ihnen gesagt hat, dass er sterben wird, konnten sie es nicht verstehen. If you really understand Christ's kingdom, you will rest. Wenn du das Königreich von Christus verstehst, wirst du dich ausruhen. It brings freedom. Es bringt Freiheit. It brings joy. Mit Freude. It brings healing. Heilung. You see, they understand it. The kingdom is so important. Das Königreich zu verstehen ist so wichtig. You see, Satan does not. He doesn't care if you are so if you speak in tongues 100 times a day. Und Teufel ist egal, du 100 Mal am Tag in fremden Zungen betest. You see, if you are born again, filled with the Holy Spirit, and you see speaking, but he failed. When you can understand the kingdom. Das Königreich verstehst. For you to understand the kingdom. Das Königreich verstehst. He knows that it's over with him. Dann ist es vorbei mit ihm. He knows that you can until you can understand the Christ kingdom, you can never be free. Wenn du es verstanden hast, erst dann bist du frei. You know, you can speak in tongues right now. Du kannst jetzt in Fremden sprechen. The next minute, when any problem comes, you are free. Wenn ein Problem kommt, hast du Angst. I don't know if you can get it. You know, you are the one that I've been speaking in tongues and praying. Du hast gerade gebetet und fremd gesungen. You see, and time and now problem comes. Und jetzt kommt das Problem auf. What are you doing? Was tust du? You are in panic. Du hast Panik. You see, because you do not understand the truth. Weil du die Wahrheit nicht verstehst. It is the truth. You see, understanding the truth that freed us. Die Wahrheit zu verstehen, das macht uns frei. Can somebody understand? Praise the Lord. Hallelujah. He said, I have a lot to give you, but you cannot understand them now. Howbeit, when the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. You see, all. Alle and not some. Nicht nur einige. Not some of the truth. You nicht see, nur einige if you do not know, you should go to the Holy Ghost. Wenn du die Wahrheit nicht erkannt hast, to dann gibt's meinen Geist. Damit er die Wahrheit offenbart. To understand the truth. You can speak in tongues 100 times a day and not even understand the truth. Du kannst 1000 Mal am Tag in fremden Zungen beten, aber du hast die Wahrheit immer noch nicht verstanden. Because your mind is always on yourself. Weil deine Gedanken immer auf dir selbst liegen. This is not on Christ. Es geht nicht um Christus. This is what you are doing for God. Es geht immer um das, was du what für Gott tust. What you are doing for yourself and what you are doing for people. Und was du für Menschen tust. You see, God, did you see how I'm speaking in tongues? Gott, siehst du und hörst and du now you will hear my prayer. Jetzt hörst du mein Gebet her. That is not how the kingdom functions. Also funktioniert das Königreich nicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. God is not organized. Gott ist nicht organisiert. In the so-called what they call Christianity. Im Christentum, das, was die Christentum nennen. Because man have a problem with God. Weil der Mensch hat ein Problem mit Gott. So the understanding him. It takes Christ to understand him. Es braucht Christus, um ihn zu verstehen. It takes Jesus Christ and the Holy Ghost. Es braucht Jesus Christus und den Heiligen Geist. You surrender to Christ. Du musst dich Christus übergeben. You must surrender to du musst dich beidem übergeben. Beidem. The Holy Ghost, Christ and the Christus Holy Spirit. Und dem Heiligen Geist. It's not I surrender to Christ, but the Holy Ghost nur, I don't want. Ich gebe mich dem Heiligen Geist hin, aber Jesus will ich nicht oder umgekehrt. You see the other side. You see if you create a religion. Wenn du eine Religion erschaffst, you create a God everyone can understand. Erschaffst du einen Gott, den jeder verstehen kann. Praise the Lord. Halleluja. You see, so that everybody can understand. Jeder you kann see, diesen Gott make it, that you can verstehen. Understand er ist berechnet. There is man kann war berechnen. in the churches today because it takes the Holy Ghost to understand Jesus. Aber es herrscht Krieg in Gemeinden, weil es braucht den Heiligen Geist, um Jesus Christus zu verstehen. How many can understand him? Aber wie viele Leute how many verstehen can ihn? Submit to him? Wie viele Leute wollen sich so dem Heiligen Geist hingeben, damit sie ihn verstehen? Until you surrender to Christ, you can never erst wenn du dich Christus hingibst, kannst du verstehen. You cannot hear the voice of the Holy Spirit. Du kannst die Stimme des Heiligen Geistes dann nicht hören. The Bible God is the only God that the Bible itself cannot explain. Der Gott der Bibel ist der einzige Gott, den die Bibel selbst nicht erklären the kann. Bible die Bibel selbst kann ihn nicht erklären. And that's why the Holy Ghost have to explain deswegen muss der Heilige Geist ihn erklären. That's why religion teacher cannot even explain. Sie kann ein Religionslehrer cannot, Gott can, nicht erklären. Truth. Er kann die Offenbarung, er kann die Offenbarung uns nicht geben. He can read it. Er kann es lesen. Aber das ist keine Offenbarung. It's just information. Das ist nur Information. Es ist nichts, was dich retten kann. By the power of the Holy Ghost. Wir sind befreit durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch Offenbarung. Praise the Lord. Halleluja. With information you cannot know and understand God. Mit Information kannst du Gott nicht verstehen. Jesus has to open our understanding. Jesus muss unseren Verstand öffnen. So that we can now understand the gospel. Damit wir das Evangelium verstehen können. I have a father that nobody can understand. Ich habe einen Vater, den niemand verstehen kann. If you can understand your father, you can manipulate him. Wenn du deinen Vater verstehen kannst, dann kannst du ihn auch manipulieren. Oh, Daddy, thank you. But he wants us to understand him. Er möchte, dass wir ihn verstehen. But, because he wants us to understand him, not without him. Wir sollen ihn verstehen. Mit ihm verstehen, aber nicht ohne ihn verstehen. You see, it's not understanding him without him. Nicht ihn verstehen ohne ihn. You must understand him with him. Du musst Gott verstehen mit Gott. You see, you have to take him to for you to understand him. Es braucht Gott, um Gott zu verstehen. Praise the Lord. Halleluja. You see, the Holy Ghost have to help you. Without his help, you can never understand him. Denn ohne die Hilfe des Heiligen Geistes kannst du Jesus Christus nicht verstehen. The Spirit helps us to understand the scripture. Der Heilige Geist hilft uns, die Schrift zu erkennen. Der natürliche scripture. Mensch kann die Schrift First nicht Corinthians verstehen. Let us go there. First Corinthians 2. 1. Korinther 2. Vers 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Give, it shall be given unto you. Give. It is more blessed to give than to receive. Geben ist it is foolishness sein. Unto the natural man. Das ist Dummheit für den natürlichen Menschen. So if I give, wenn ich dir then I'm more blessed. bin ich gesegnet. It is foolishness. Aber das ist Dummheit für den natürlichen Menschen. Because in the natural world it is minus. Weil in der natürlichen Welt ist es ein Verlust. But Christ is saying that if you sow a seed of corn, wenn du einen Samen siehst, a seed of corn, ein Samen, you see how many corn are you going to receive? Wie viele neue Samen wirst du, wenn du dadurch entstehen? Christ word is multiplication. Das Wort von Christus ist eine Vermehrung. Praise the Lord. Halleluja. He said the natural man cannot receive. You see, receiveth not the things of the Spirit of God. They cannot understand it. Die können nicht verstehen. The things of the Spirit, because the Spirit was vom Geist Gottes not ist. Praise the Lord. Halleluja. Because the Spirit of Christ is not in them. Weil der Geist von Christus nicht in ihnen ist. He is not the one leading them. Er ist nicht derjenige, der sie führt. Or guiding them. Und der sie leitet. How to be a son, you see? How to be a son. Wie wir Söhne sind. A son of God. Söhne Gottes. It is when you allow the Spirit to lead you. Wenn wir zulassen, dass der Geist uns leitet. When you allow the Holy Ghost to lead you. Wenn wir zulassen, dass der Geist uns leitet. Römer 8, 14. Praise the Lord. Halleluja. The truth is to lead you. The die Wahrheit sollte dich leiten. Is spirit and life. Und die Wahrheit ist Geist und Leben. Again, 1 Corinthians 1, 2, 14. 1 Korinther 2, 14. He said, no man can understand the things of God. Kein Mensch kann die Dinge von Gott verstehen. By the Holy Ghost. Es sei denn durch den Heiligen Geist. The Spirit of God. Der Geist Gottes. Is the Holy Ghost. Ist der Heilige Geist. In another word, to understand the Bible, you need the Holy Ghost. Und wie wir zu verstehen, brauchen wir den Heiligen Geist. There are people who know a lot of the Bible. Viel über die Bibel wissen. And they don't know God. Und sie kennen Gott nicht. And they quote the most. They quote the most. Und sie zitieren vieles aus der Bibel. They can't prove to you that God doesn't exist, even from the Bible. Sie können dir sogar aus der Bibel heraus beweisen, dass Gott nicht existiert. They talk and argue. They talk and argue. Sie sprechen und diskutieren. A lot. Why? Because they don't understand that you cannot understand unless you understand by the Spirit. Weil sie nicht verstehen, dass das Verständnis vom Heiligen Geist kommt und nicht von dem Menschen selbst. You see, they don't understand that you cannot understand that understanding comes from the Holy Spirit. Sie verstehen nicht, dass Verständnis vom Heiligen Geist kommt. You see, Jesus has to open their understanding. Der Heilige Geist muss ihren Verstand öffnen. He was talking and talking and talking to them. Er hat zu ihnen gesprochen. Luke 24, verse 45. Let's go there. Lukas. Luke 24. 24. Luke 24, verse 45. Vers 45. They open here their understanding, that they might understand the scripture. Da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Until your understanding is open, you can never understand the gospel of Christ. Erst wenn dein Verständnis geöffnet ist, dann kannst du das Evangelium von Christus verstehen. You have to open their understanding. You know, he was talking and talking and talking, they could not understand. Er hat so viel gesprochen und sie konnten es nicht verstehen. You have to open their understanding. Er musste ihr Verständnis so that they öffnen, understand. Damit sie dann verstehen können. The word, the Spirit, open their understanding. That is how the world today open our understanding. Jesus is the word. The word of God open our understanding as you surrender to it. Jesus Christus ist das Wort und das Wort Gottes öffnet unser Verstand. How do you surrender to it? Wie geben no longer see yourself, you see the word. Nicht mehr uns selbst sehen, sondern das Wort. Praise the Lord. Halleluja. You know when doctors say you are going to die, you go to the sagt, word. Du sterben, dann gehst du in das you Wort. You see when problem, you know when people are against you. You see you no longer see the color of your skin. That is the reason they are against you. You know the word. Du siehst nicht mehr die Hautfarbe hat ein Problem. Du siehst nicht mehr dein Aussehen als das Problem. You see, Hebrew 11 also, it says we understand by faith. Wir verstehen durch den Glauben. 11. Hebräer 11. Praise the Lord. Halleluja. Mm. Vers 3. Okay, Vers 3. He said, through faith, we understand that the world we are framed. We are framed by the word of God. So that things which are seen, we are not made of things which do appear. Can you get it? Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Was wir sehen, kommt aus dem, was wir eben nicht sehen. And that is why faith is real. Deswegen ist der Glaube etwas Reales. You see everything, all these things you are seeing, they are behind, they are coming from what you cannot see. Kommen von einem Ort, den du nicht sehen kannst. You see, it's a true faith. We understand that the world we are framed by the word of God. Verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind? How do we understand true faith? Wie verstehen wir durch Glauben? Indem wir Gottes Wort glauben. That this is how I created the world. Glauben, dass ja, so hat Gott die Erde erschaffen. We don't doubt him. Wir zweifeln nicht an ihm. Wir glauben an ihn. You see, we believe him. Wir glauben an ihn. That this is how he created so hat er the world. Die Welt by the erschaffen word, durch sein Wort. See, Genesis 1. Let there be light. Let there be, you see, he created things with his own word. Er hat Dinge erschaffen mit seinem eigenen Wort. You know, Satan, he forgot that God can still speak. Und zwar hat vergessen, dass Gott noch sprechen kann. You know, when Adam fell, als Adam und Eva gefallen he sind, thought he has even won. Dachte, er hat gewonnen. No, he did not even remember. Let me say, he forgot that God can still speak. Er hat vergessen, dass Gott noch sprechen kann. You know, through his word is how he created everything. Durch sein Wort, so hat er alles erschaffen. And he brought Jesus to us through und his word. Und er hat Jesus zu uns gebracht durch sein Wort. You know, the word, you know, the angel, they brought the word die Engel haben das Wort zu Maria gebracht. And immediately Mary received it. You see, the word went into Mary's womb. Und als Maria das Wort empfangen like John 1 said, kam dieses Wort in ihren Schoß. He said the word became flesh. Und das Wort wurde Fleisch und es wurde und lebte unter uns. Praise the Lord. Halleluja. You see, the same word, the word of God, is incorruptible seed. Es ist dieser unvergängliche Samen, that we are born again with. Durch den wir wiedergeboren he's sind. All about, God wants to speak. Wenn er spricht, ist es vorbei. Praise the Lord. Halleluja. You know, Satan, he forgot that God can still speak. Er hat vergessen, dass Gott noch sprechen kann. He thought it was over. Er dachte, es ist vorbei. Not knowing that is the beginning of his fall. Wusste nicht, dass der Anfang von seinem Fall ist. Praise the Lord. Halleluja. In Proverb 8, verse 14. Proverbs 8:14. He said, "Who is there? Jenny, help us to read it." Shah. Verse 14. Von mir kommt Rat und Tüchtigkeit. Ich bin verständig, mein ist die Kraft. Counsel is mine, and sound wisdom. I am understanding. I have strength. That is Christ himself. He said, I am understanding. Ich bin verständig. You see, I am understanding. Ich bin verständig. If you depend on Christ, wenn du dich auf Christus verlässt, wirst du Dinge verstehen. You see, if you trust him, wenn du ihm vertraust, you will understand him. Wirst du ihn verstehen. He takes trust. Es braucht Vertrauen. Trusting him to understand him. Es braucht ihn, wir müssen ihm vertrauen, um ihn you zu verstehen. Relying on him completely. Und auf ihn vollkommen not verlassen. Picking and choosing what you want. Nicht selbst entscheiden, was wir wollen, was you wir see, nicht wollen. Allow, just allow everything of him to be yours. Wenn er zulässt, dass alles von ihm zu uns gehört. That is your understanding. Und das ist dein Verständnis. You start understanding him. Praise the Lord. Halleluja. In Proverbs 2, Vers 6. Sprüche 2, Vers 6. Proverbs 2, Vers 6. He said, for the world, for the Lord giveth wisdom. Out of his mouth cometh knowledge and understanding. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. The word of God is our knowledge and our understanding. Gottes Wort ist unsere Erkenntnis, unser Verstehen. Our knowledge and understanding. Unser Wissen, unser Verstehen. You see, this both goes together, knowledge and understanding. Weisheit und Verstand. He said, the word of God out of his mouth cometh knowledge. Praise the Lord. Halleluja, aus dem Wort des Herrn kommt Verstand. You know, Jesus said, the word that I speak unto you, their spirit, their life. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. And he said, their knowledge and understanding. Until you submit to his word. Erst wenn du dich deinem Wort, you can seinem Wort hingibst, understand him. Erst dann kannst du ihn verstehen. Amen. Amen. In 1 John, Jesus gave us understanding. In 1. Johannes gibt uns Jesus Weisheit, Verständnis. We are to know that there are two kingdoms on earth. Es gibt zwei Königreiche hier auf Erden. There are two kingdoms on earth. Zwei Königreiche gibt es. There is no third kingdom. Es gibt kein drittes. You know, almost all God's children, they don't even know this. Und viele Kinder Gottes wissen das nicht. They don't know that there is two kingdoms on earth. Sie wissen nicht, dass es zwei Königreiche auf Erden gibt. They just believe once you are born again, you are born again, but you live the normal life. Ich glaube, dass wenn du wiedergeboren bist, dann bist du zwar errettet, aber du lebst dein normales they Leben. They don't really understand the meaning, the full meaning of being born again. Sie verstehen das Ausmaß von Wiedergeburt nicht. That if you are born again, you are born into another kingdom. Wenn du wiedergeboren bist, dann wirst du in ein neues Königreich hineingeboren. You are no longer of the natural kingdom. Du gehörst nicht mehr zum natürlichen Königreich. Praise the Lord. Halleluja. You know, that is why things never change for God's children. Deswegen verändern sich die Dinge für Kinder Gottes nicht. It's like when you leave Africa, you are here in Deutschland. So wenn du wie als wenn du Afrika verlässt und dann auf einmal hier nach Deutschland kommst. These two places, they are two different countries. Diese zwei Orte sind Nigeria and Deutschland. You see, they are two different countries. Zum Beispiel Nigeria und Deutschland sind zwei verschiedene. You see, what you do here, what you do there in Nigeria or in Congo or in Togo, they are two different things. They are not the same at all. Sind verschiedene Kulturen. So also, once you are born into Christ's kingdom, genauso, wenn du in you das Königreich are of another world. Gehörst du in you are Welt. No longer of the natural world. Gehörst du nicht mehr zur natürlichen and that Welt. Is why you are born as a baby into Christ's kingdom. Deswegen just like my baby here. Als ein Baby you have to learn everything. Was alles wieder neu lernen musst. Praise the Lord. You see, you have to learn how to suck the mother's breast, how to feed, how to do everything. You see, that is how we learn everything in Christ's kingdom. Und so lernen wir alles im Königreich von Christus. But God's children, the so-called God's children, to the ones they are born again, they are stuck. Aber die Kinder Gottes, wenn sie wiedergeboren why? Sind, sie because they don't know that we have there is two kingdoms on earth. Stecken sie fest, es ist so, als ob sie in einer Sackgasse sind, weil es nicht weitergeht. They see the kingdom of Christ as the old kingdom. That is the natural kingdom. Sie denken, das Königreich von Christus ist das Königreich dieser Welt und es gibt keinen Unterschied. You see, Satan's kingdom, the natural kingdom is Satan's kingdom. Und das natürliche Königreich ist das Königreich des Teufels. You see, we are now be translated into the kingdom of Christ. Wir sind jetzt versetzt in das Königreich von Christus. There is no third kingdom. Es gibt keinen dritten two. Teil, es gibt nur zwei. If you are not of in Christ's kingdom, du you are gehörst, of the edge of Satan's kingdom. Satan is in charge of his own kingdom. Und der Teufel ist in Kontrolle von seinem eigenen you Königreich. You know, look for. Lukas 4. He revealed it to Jesus himself. Look for. Let's go there. Praise the Lord. Hallelujah. He look for. Challenge the temptation. Und sie ihn versucht hat in der Wüste. In Vers 5. Lukas 4, Vers 5. He said, and the devil taking him up into an high mountain, show unto him all the kingdoms of this world in a moment of time. You see, showing Jesus all the kingdom of this world. Er zeigte Jesus alle Reiche der Welt. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. Can you get it? You see, Satan said, the kingdom of this world has been delivered unto him. Der Teufel sagt, das Königreich dieser Welt wurde ihm übergeben. Jesus did not argue it with him. Und Jesus hat das abgeschritten. Because it is true, it has been delivered. Denn es stimmt, es wurde ihm übergeben. It was delivered unto him by Adam. Es wurde ihm übergeben durch Adam. It was given unto him by Adam. Durch Adam wurde ihm das God gave us this kingdom of this world. Gott gab uns das Königreich der Welt. Aber der Mensch Satan übergab das dem Teufel. We thank God for Jesus. Wir danken Gott für that Jesus. That is, they have taken it back from him. Er hat uns alles wieder zurückgegeben. He's no longer with him. Es ist nicht mehr. You said that is why we now have another kingdom. Jetzt haben wir ein neues Königreich. Those that will follow him, they still have his own. They are still in his own kingdom. Die ihm nachfolgen, sind immer noch in seinem Königreich. There is another kingdom, the kingdom of Christ. Es gibt noch ein anderes Königreich, das Königreich von Christus. Halleluja. He said, showed Jesus the kingdom of this world in a moment of time. Yep. Jesus, das die Reich dieser Welt in einem Augenblick gezeigt. Und heute schenkt er den Menschen das immer noch. Wenn du dem Teufel deine Seele verkaufst, wird er dir das Königreich geben. Die Bibel sagt, was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele dabei verliert? Yeah. You can give Satan your soul and he gives you everything. You have a lot of car, a lot of money, you know how long? Wie lange hält das alles an? How long? Wie lange hält das an? The blessing of the Lord. Der Segen des Herrn. He make us rich. Macht uns reich. He added no sorrow. Fügt uns kein Leid. There is the blessing of Satan. Aber es gibt den Segen des Teufels. Er segnet sie. He takes them up and he don't leave them there. And they fall and they burst. Lässt sie hoch aufsteigen und dort, genau dort, in diesem hohen Punkt, lässt er sie fallen, damit sie aufprallen. Praise the Lord. Halleluja. There is no third kingdom. Es gibt kein drittes Königreich. Jesus wants us to understand his kingdom. Jesus will, dass wir sein Königreich verstehen. You see, that is the work of the Holy Ghost. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. To help us to understand the kingdom. Das Königreich zu the verstehen. Kingdom we are born into in Colossians 1. Kolosser 1. Colossians 1, verse 13 says we have been translated into the kingdom of Christ. Kolosser 1, 13. Colossians 1, 13. Two will help us to read. Colossians 1, 13. I'm not there, please. Mhm. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir in der neuen Welt seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Who had delivered us from the powers of darkness. You see, the kingdom of this world is of powers of darkness. Das Königreich dieser Welt ist die Herrschaft der Finsternis. It is of powers of darkness. Es ist die Herrschaft the der Finsternis. Kingdom of this world. Das Königreich dieser Welt. And had translated us into the kingdom of his dear son. Hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. We are now in kingdom of Christ. Wir sind jetzt im Königreich von Christus. We are born again by him, by Christ. Wir sind durch Christus wiedergeboren. With incorruptible seed. He is the seed. Er ist der Same. He is the word. Er ist das Wort. That you hear, the gospel that you hear, that you believe and you receive him and you are now born again. Du empfängst ihn und du bist wiedergeboren. Praise the Lord. Halleluja. Jesus said, it is very, very important that we understand him. Jesus sagt, es ist sehr wichtig, dass er mich verstehe. He said it is very, very important that we understand him. Matthew 13, Jesus verstehen. Matthäus 13, Vers 19. He said, when anyone heareth the word of the kingdom If you hear the word of the kingdom, the gospel, Wort vom Königreich hörst, das Evangelium, und es nicht verstehst, then comes the wicked one, dann kommt der Böse, and catches away that which was sown in his heart, und ob das, was in sein Herz gesät ist. Praise the Lord. Halleluja. Jesus said it is very, very important that we understand him. Jesus sagt, es ist sehr wichtig, dass wir ihn verstehen. We understand his kingdom. Dass wir sein Königreich verstehen. If not, you see what you have sown there. Sonst das, was wir dort gesehen Satan haben, will das wird kommen und es wegnehmen. When anyone heareth the word of the kingdom and understand it not, understanding is very, very important. Das Verstehen ist sehr wichtig. In Matthew, we are still in Matthew, Matthew 15. Go to Matthäus 15. 15. Matthäus 15, Vers 16. And Jesus said, are ye also yet without understanding? Praise the Lord. Yeah. He asked them, are you also without understanding? Because the natural man is always without understanding. Natürlich ist man immer ohne Verstand. But not with the supernatural man. Aber so ist es nicht beim übernatürlichen Menschen. You know, if we cannot understand Satan today, we cannot understand people today, if we cannot understand the word of the gospel of Christ today, Jesus will be surprised and say, are you still without understanding? Jesus ist überrascht, dass wir das Königreich, dass wir sein Königreich nicht verstehen, dass wir das Königreich des Teufels nicht verstehen. That you cannot understand that there are two kingdoms on earth. Ich verstehe, dass es zwei Königreiche gibt. That you are no longer of the natural kingdom. Dass ich bin zum natürlichen Königreich. That you have to learn, know how to act, how to operate in the new kingdom, the Christ kingdom that you now belong to. Du musst verstehen, wie du im neuen Königreich handelst. Again, the most important thing you need to do is to understand the kingdom. Das Wichtigste ist, das Königreich von Gott zu verstehen. The most important thing you need to do is to understand the kingdom. Das Königreich verstehen. Understand the kingdom is understanding Christ. Denn das Königreich zu verstehen ist Christus zu verstehen. Understanding the kingdom is understanding Christ. Das Königreich zu verstehen bedeutet Christus zu verstehen. Not the difference between the kingdom of Christ and the kingdom of this world. Zwischen dem Königreich von Christus und das Königreich dieser Welt. Praise the Lord. Hallelujah. And when people are speaking, look at it. Think of it. If it is of Christ's kingdom or this world. Wenn Leute sprechen, filter das, was sie sprechen. Analysiere es, ob es vom Königreich dieser Welt ist oder vom Königreich Gottes. You know how you are going to reply. Du wirst auch, wie du zu antworten hast. Nach diesem Weltsystem according to Christ's kingdom. Oder nach dem Königreich von Christus. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus, he understood something like that so much. Jesus hat das verstanden. You know, when they ask questions, he always, sometimes they want to take him into the kingdom of this world. He always take them out of the kingdom of this world. Manchmal wollte man ihn mit Fragen in das Königreich dieser Welt wieder reinbringen, aber er führt sie wieder zurück in das Königreich von Gott. He always make them to understand that there is another kingdom. Lässt sie verstehen, dass ein anderes Königreich that they belong to. Zu dem sie und dass sie erkennen müssen. Praise the Lord. Halleluja. You know, when somebody came and said, we want you to settle us. Als jemand zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, kannst du vielleicht Frieden zwischen uns stiften. You know, in the natural kingdom is full of settlement. Im natürlichen Königreich geht es sehr oft um Versöhnung. Settling mother and daughter. Mütter und Töchter versöhnen. Settling husband and wife. Ehepaare versöhnen. Exactly, brothers and sisters. Geschwister miteinander versöhnen. Yes, that place. Is it not in Mark? Is it Luke? Luke 12. Let's go there. You see, settling. Versöhnung. Luke 12. Lukas 12, 13. He said, and one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. You know that we are having problem over their father's inheritance. Sie hatten ein Problem wegen dem Erbe ihres Vaters. You know, this kingdom of this world, what they fight for. Das Königreich dieser Welt. They fight for the natural world. Sie kämpfen um den natürlichen Reichtum. They fight Reichtum. A lot for the natural world. Sie kämpfen viel um den natürlichen see, Reichtum. Help me, tell my brother to divide the inheritance with me. Sag meinem Bruder, dass er fair sein soll und endlich dieses Erbe verteilt. Er wollte Jesus in das Natürliche Jesus bringen. Said that belongs to aber Jesus hat gesagt, nein, ich gehöre zum Geist. Praise the Lord. Halleluja. You know, today the pastor with your son, let me divide it. Let me settle it. His eyes is not even to make peace, but to get something from there. Aber der Pastor sieht das als gefundenes Fressen und sagt, ja, ich steige gerne da ein. Ich versuche gerne als Friedensstifter da zu stehen, weil dann vielleicht springt auch etwas für mich dabei raus und ich werde dabei groß gemacht, weil ich ja derjenige war, der Frieden zwischen euch gestiftet hat. You see, and he said unto him, man, who made me a judge or a divider over you. That is not my job. Das ist nicht meine Aufgabe. You see, oh, Daddy. You see, like Paul said, he was not sent to baptize, but to preach the gospel. Paul hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu taufen, sondern um das Evangelium zu verkündigen. Put something here. Go to 1 Corinthians. 1 Corinthians 1. 1 Korinther 1. 1 Corinthians 1. Erste Korinther 1. Here there was also division among them. Hier gab es auch Spaltung unter ihnen. There were fight among them. Es gab einen Kampf zwischen ihnen. You know, God's children, there's always sometimes fight among God's children. It's manchmal so bekämpfen common. Sich Kinder Gottes und das ist leider öfters der Fall. Look at from verse 10. It says, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing. You know, if our focus is Christ, we will speak the same thing. 1. Korinther 1:10. Wenn unser Fokus auf Christus ist, werden wir alle die gleiche Sprache if sprechen. If our motive is Christ alone, wenn unser Motiv Christus allein ist, werden wir die gleiche Sprache sprechen. If we value Christ alone, we will speak the same thing. Christus wertschätzen, werden wir die gleiche Sprache sprechen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. And that there be no division among you. Speak the same thing. Allow it to be Christ. Without das Christ, there's Christus going to be division. Ist, denn ohne Christus wird es Spaltung geben. Wir werden nicht das gleiche sprechen können ohne Christus. If our focus is not Christ, wenn unser Fokus our auf Christus attention ist, is not Christ, unsere Aufmerksamkeit auf Christus ist, wenn er nicht Anfang und Ende von allem ist, whatever decision we are taking. Amen. Amen. He said, but that you do perfectly join together in the same mind and in the same judgment. Without Christ, you have different judgments. Ohne Christus werdet ihr unterschiedliche Meinungen sein. You will have different minds without Christ. Ein unterschiedliches Urteil werdet ihr immer fällen. You see, without you, if you don't allow him to be everything, wenn ihr nicht zulässt, dass er alles you ist see, für euch, für jeden Einzelnen alles, him, wenn du deinen Fokus von ihm wegnimmst, mind, werdet ihr unterschiedliche Gesinnung sein, you unterschiedlich richten, unterschiedlicher Meinung sein. For it has been declared, verse 11, unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Cleo, that there are contention among you. There will be a problem among them. Ein Problem unter ihnen. Bible studies, you see. Bibelstudien. Es gab Probleme people. Unter den Leuten. You see, in the church, problem in der among God's children. Probleme unter den Geschwistern. Now this I say. You know, even two friends in auch the same church. Zwei Freunde in der gleichen Gemeinde. You know when there was, you know when God, the Holy Ghost said, separate me, Paul and Barnabas. Der Heilige Geist hat gesagt, dass Paulus und Barnabas unterschiedliche Wege gehen sollen. And you see, and separate me, then separate them from me, so that they can work for me. Er hat sie getrennt, you know, damit sie. Later, there was problem between them. Und später gab es Probleme zwischen den beiden. Praise the Lord. Halleluja. You see, we are not if our focus is not Christ. Yeah, wenn unser Fokus nicht Christus ist, ist das Problem vorgerammelt. You know, if we see ourselves, if it is all about the flesh, wenn es uns nur um das Fleisch there geht, wird es Probleme geben. Look at verse 13. 13. No, verse 12. 12. Now, this I say, that every one of you say, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. It's not about the denomination. Es geht nicht um die Denomination. The church. It's about the gospel. Sondern es geht um das Evangelium. What is being preached in this church? Was wird in dieser Gemeinde? Is it Christ? Is Christ the head of the church? Ist Christus der Kopf der Gemeinde? You see the beginning and everything in that church. Dieser Gemeinde. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. You see here they are saying of Apollos. Some are saying Cephas. Some are saying Christ. Then in verse 30 said, is Christ divided? Was Paul crucified for you? I was not crucified for you. Ich wurde nicht für euch gekreuzigt. It's Christ that was crucified for you. Ist Christus, der für euch so your focus should be Christ alone. Das ist unser Fokus, Christus praise allein sein. The Lord. Halleluja. Your mother was not crucified for you. Deine Mutter wurde für your dich father gekreuzigt. Was not crucified Vater for you. Wurde ich für dich gekreuzigt. So take your attention away from them. Nimm deine Aufmerksamkeit let weg it be von Christ alone. Lass uns Christus alleine. Praise the Lord. Halleluja. You see, what bother us, you see, should be Christ alone. Was uns Sorgen bereitet, sollte Christus allein sein. That's what Paul is saying here. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? You see that? Were you baptized in the name of your mother? Or your father? Or your friends? Or those people that move you? That control your life? That you allow to control your life? They control your joy. Die Leute, they control your peace. Die dein Leben kontrollieren, die deine Freude kontrollieren, deinen Frieden kontrollieren. Then he now said, I thank God that I baptized none of you, but Cyprus and Gaius. Lest any should say that I baptized in my own name. And I baptized also the household of Stephanas. Beside, I know not whether I baptize any other. For Christ sent me not to baptize. You see there? He did not send me. That is not my job. Das ist meine Aufgabe. But to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. Praise the Lord. Hallelujah. Can you understand that very place? You see, where Paul said, he said, I am not sent to baptize, but to preach the gospel worden, of Christ. Zu taufen, sondern um das Evangelium zu verkünden. Amen. Amen. I'm back to Luke 12. Lukas 12. You know, here Jesus didn't, he's saying the same thing. Jesus said the same thing. Jesus said, and he said unto him, in verse 14, man, who made me a judge or a divider over you? That is not my job. We have to know our job. Lukas 12, 14. Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Wir sollten unsere Aufgabe kennen. Know the Holy Ghost job. Kennen die Aufgabe and know Geistes. Your job. Kennen deine Aufgabe. Praise the Lord. Hallelujah. And he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. It's not about the wealth of this world. Geht schon den Reichen dieser Welt. Oh, daddy, thank you. You know, Joseph was naked. Joseph he was a prosperous man. Er war ein reich, wohlhabender Mensch. He's not the man, he's not the wealth of this world. Ist nicht der Reich the Bible Welt. Called him a slave without even nothing, with nothing, a prosperous man. Er hatte nichts, aber er hat ihn einen wohlhabenden Menschen genannt. You know, he did not call the king a prosperous man. Er hat nicht den König he did not call the master that have even maybe a villa, you see, have a big house. That is going to buy, have the money to buy Joseph. He did not call him a prosperous man. Er hat den Meister, der genug Geld hatte, ihm zu kaufen und ein großes Zuhause hatte. Frau, wahrscheinlich auch Kinder und alles andere hatte. Er hat nicht ihn, den reichen Menschen. Because it's not about the natural wealth. Weil es nicht um den natürlichen Reichtum geht. Praise the Lord. Halleluja. Ah, You know, he said, seek the kingdom. Such nach dem Königreich. He said, the natural wealth will seek you. Der natürliche Reichtum wird dich aussuchen. This natural wealth is supposed to seek God's children. Der natürliche Reichtum sollte uns Kinder Gottes aussuchen. You know, in Deuteronomy 28, he said, the wealth of this world will pursue you. In 5. Mose 28 steht, dass der Reichtum dieser Welt uns her und hinter uns hergehen wird. He said, we pursue you and overtake you. Er wird hinter uns hergehen und uns überholen. Ja, in Deuteronomy, in Luke, the book Matthew, look, they said, seek the kingdom. In Matthäus steht, wir sollen nach dem Königreich Gottes suchen. This is seek the kingdom. Such zuerst nach dem Königreich Gottes. He said, all other will be added. Wird dir hinzugefügt. You see, those things, those the properties, they will pursue you. Dieser ganze Besitz, das wird alles hinterherkommen. But what do we do? Was tun wir? We leave the kingdom. Wir lassen das Königreich zurück und sind hinter dem Besitz her. And that's why they run away. Und deswegen, you know, if something is not pursuing you, it will run away. Wenn etwas nicht hinter dir her ist, wird es vor dir flüchten. If you are looking for them, they will run away. Wenn du danach suchst, wird es flüchten. But if you do not look for them, if you seek the kingdom, they will pursue you. Wird es hinter dir her sein. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. And that's why you don't seek husband, du you don't seek nicht wife. Nach dem Ehemann, nach der Ehefrau. Praise the Lord. Hallelujah. Mm. Know the difference between the kingdom of Christ and the kingdom of this world. Kenne den Unterschied zwischen dem Königreich dieser Welt und dem Königreich von Jesus Christus. We have been there in Luke 4, verse 5. Where Satan showed Jesus the kingdom of this world. And we have been there also in Colossians 1:13 that we have been translated into the kingdom of Christ. The kingdom must be studied. Das Königreich muss studiert werden. You must study the kingdom of Christ. Du musst das Königreich von Christus lernen. He says, seek ye first the kingdom of Christ. Such erst nach dem Königreich von Christus. Allow the Holy Ghost to teach you Lass the kingdom of Christ. Lass zu, dass der Heilige Geist dir das Königreich beibringt. Praise the Lord. Halleluja. The kingdom must be studied. Das Königreich muss gelernt werden. The kingdom werden. Must be understood. Das Königreich muss verstanden werden. The kingdom cannot be experienced without understanding. Das Königreich kannst du nicht erfahren. The kingdom must be studied. Das Königreich muss gelernt werden. The kingdom must be understood. Das Königreich muss verstanden werden. The kingdom cannot be experienced without understanding. Das Königreich Gottes kannst du nicht erfahren, ohne es vorher zu verstehen. You cannot experience the joy of the kingdom, the peace of the kingdom. Du kannst die Freude, den Frieden des Königreichs nicht erfahren. You cannot understand, you cannot enjoy it without genießen. Or experience it, enjoy it without understanding. Ohne es vorher zu verstehen. You cannot experience what God promised you unless you understand the kingdom. Du kannst das nicht erfahren, genießen, was Gott dir versprochen hat, wenn du das Königreich verstehst. Is. Was bedeutet das Königreich? How it works. Wie es funktioniert. How the kingdom functions. Wie das Königreich Gottes If funktioniert. If you do not understand Christ's kingdom, wenn du das you Königreich will Christus never verstehst, wirst du das Leben vom Königreich Gottes auch nicht führen. The kingdom's life is so wonderful. Christ's das kingdom. Leben von Jesus Christus ist wundervoll. Das Leben no voll stress. Freude, ohne Stress. Ein stressloses, no ein stressfreies stress. Leben. Ein life of Leben. No panic. Ein Leben ohne Panik. You know Elisha and the Syrian army. Elijah und die syrische Armee. No, the problem was there, but Elisha was not, there was no panic. Hatte Elijah keine Can you Panik? Get it? He was not panic. Er hatte keine Panik. You know, the life that he gave us is a life. It's a peaceful life. Ist ein friedvolles Leben. The kingdom life. Das Leben vom Königreich Gottes. You know, he was so calm. Elijah was so calm. Gelassen war er. You know, the servant, the natural man was in panic. Aber sein Knecht, der neben ihm stand, er war Alas, my master, look at the people. Gesagt, look at the soldiers, they are here to take us. Die Soldaten und hier muss gefangen zu nehmen. Elijah, just look at them. Elijah hat sich die angeguckt. Those that be with us are more than those that be with them. Sind mehr als die, die bei ihnen sind. That's somebody that understands the kingdom. Das ist jemand, der das Königreich versteht. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to understand his kingdom. Er will, dass wir sein Königreich verstehen. The kingdom we are born das into. Königreich, in das wir hineingeboren without sind. The help of the Holy Ghost, we cannot understand die Hilfe des Heiligen Geistes können wir nicht verstehen. Allow Christ to teach you, to reveal the kingdom to you. Wir müssen zulassen, dass der Heilige Geist uns das Königreich offenbart. Praise the Lord. Hallelujah. What you understand becomes your knowledge. Denn das, was du verstehst, wird auch zu deiner Weisheit. You see, what you understand, das, was du verstehst, it becomes your knowledge. Wird zu deiner Weisheit. You know, some of us understand this world, the problem in this world so much. Viele von uns verstehen die Probleme auf dieser Welt sehr gut. And it becomes our knowledge. Und es wird zu unserer Weisheit. And that's why when problems come, also wenn Probleme kommen, you cannot fight that problem with the knowledge of this world. Kannst du das Problem nicht mit der Weisheit dieser Welt bezwingen. Satan walks through knowledge. Der Teufel arbeitet durch Weisheit. God also walks through knowledge. You see. Gott arbeitet auch durch Wissen. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Knowledge of the kingdom of Christ. Die Weisheit über das Königreich. Versus that of the kingdom of this world, which is dead. You know, the Bible called the knowledge of this world dead. Die Bibel nennt die Weisheit dieser Welt Romans tot. 8. Let's go to Romans 8. Praise the Lord. Hallelujah. He called the knowledge of this world er nennt die Weisheit dead. Dieser Welt tot. What you understand becomes your knowledge. Das, was du verstehst, wird zu deiner Weisheit. You refer to what you understand. Du verweist auf das, was you see, du verstanden hast. You always refer to your knowledge. Du verweist immer auf dein you Wissen. You better allow Christ to be your knowledge. Lass du das Christus dein Wissen. Allow him to be what you understand. Er das ist, was du verstanden hast. And always refer to him. Und verweise immer can auf you get ihn. It? Praise the Lord. Halleluja. Romans 8. Römer 8. From verse 5. He said, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the spirit, the things of the spirit. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Those that are after the flesh understand the things of the flesh. Die, die hinter dem Fleisch her sind, verstehen die Dinge. You see, and their mind is full of the flesh. Ihre Gedanken sind auch voll vom Fleisch. You see, they understand the things of the flesh. Verstehen die Dinge des Fleisches. And their mind is always ihre Gedanken full sind immer of voll flesh. Vom Fleisch. Praise the Lord. Halleluja. You see, their mind is full of the things of the flesh. Ihre Gedanken sind and voll. The result is dead. Und das Ergebnis davon ist tot. He said, to be carnally minded. Fleischlich gesinnt zu sein. And again, on the other side, you see, the other side. If you understand the things of the spirit, genauso wenn du aber die Sachen vom Geist verstehst, if you allow your mind to be full of the things of the spirit, wenn deine Gedanken voll sind von den Dingen des Geistes, is life and peace. Ist das Leben und Frieden. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Then in ourselves, for to be carnally minded is dead. Denn das Trachten des Fleisches ist tot. To be carnally minded. Das Trachten des Fleisches meaning tot, your mind to be full. Dass deine Gedanken voll sind vom Fleisch. Of the knowledge of voll this vom world. Wissen dieser Welt. You see, to be full of the knowledge voll of vom this Wissen world. Dieser Welt some zu people, sein. Some people they don't know why when your ear is doing you, they know the sickness. They know when you just think or talk about here, they know because they can go to a computer and learn. They just pour everything inside. You see, you know when doctor give you any report. You know, people will go to internet and go and check how many people have even survived with this sickness. You know, after pouring those things inside, they are now praying. It is things are going to work for you according to your soul. Dinge werden für dich funktionieren nach deiner Seele. Du kannst dich nicht vollpumpen mit dem Wissen dieser Welt und hoffen, dass dein Glaube standhaft bleibt. You see, after pouring everything, all the unbelief, all the fear, all the Unglauben, all the angst, all the Sorgen in deine Gedanken. Now you are coming to Christ and say, save me. Dann gehst du zu Gott und sagst, rette mich, Herr. You better be full with his own knowledge. Sei voll von seiner Weisheit. He said to be carnally minded. Fleischlich gesinnt zu sein ist. Your mind, if you understand the things of this world, is dead. Die Dinge dieser Welt. The carnal mind understands the things of this world. Der fleischliche Mensch versteht die Dinge they dieser Welt. They know a lot of things über die Dinge dieser Welt. Once you say this, they know it. You know, they know about countries a lot. Yeah, they are very clever. They said they are number one in geography, in mathematics, in that. You know, they know. You see, to be canon in my day. The word of God will start fighting what they already know. Aber Gottes Wort, those things they have in their mind. Das bekämpfen, was sie wissen. It's fine. There's war between what they want to bring in now and what has been there into them. Es gibt einen Kampf zwischen dem, was in ihnen ist schon und das, was in sie hineingehen will. To be carnally minded, meaning your mind to be full of the knowledge of this world. Fleischig gesinnt zu sein, das heißt, dass deine Gedanken, the Bible call it, dass dein Verstand voll ist von dem Wissen dieser Welt, und die Bibel nennt es Tod. To be spiritually minded is to be geistlich full gesinnt of Christ. Zu sein, heißt voll von Christus sein. To be spiritually minded is to be full of the gospel of Christ. Das heißt voll vom Evangelium. To understand Christ's kingdom. Das Königreich von Christus. You see, to understand, to connect Christ to everything. Christus mit allem zu verbinden. That is to be spiritually minded. Das heißt geistlich gesinnt zu sein. Praise the Lord. Halleluja. It's not the spirit of the forefathers. Es ist nicht der Geist der Vorfahren. But the spiritual of the spiritual of Christ. Sondern der Geist. Not the spirit of the forefather. You see, connecting it to your tradition, your what do you call it? Your tradition that made the word of God of no effect. You see, people connect it to their tradition. In our country, in our family, this is what we believe. This is what we do. It is now Christ's family. Praise the Lord. Hallelujah. To be spiritually minded is to be full of Christ. Geistlich gesinnt zu sein, ist voll von Christus. To understand Christ's kingdom. Das Königreich von Christus verstehen. Your natural result, for example. Die natürlichen Ergebnisse. The report from the doctor. Der Arztbericht. What gives you joy? Das, was dir Freude what gives you peace? Like Isaiah 26. Look at Isaiah 26. Isaiah 26. Isaiah 26. Just verse 3 there. He said, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on him, because he trusted in thee. About to help us to read it. In festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf dich vertraut. Thou will keep him in perfect peace. You know, whose mind is stayed upon thee? That is, if your mind is full of Christ, if your understanding is of Christ. Deine Gedanken voll sind von Christus, dann wirst du auch vollkommen Frieden haben. If your understanding is of Christ, you will have a perfect peace. Wenn dein Verständnis voll ist von Christus, wirst du vollkommen Frieden haben. If your mind is full of Christ, deine Gedanken voll sind von Christus, you will have a perfect peace. Dann wirst du auch vollkommen Frieden Praise haben. Praise the Lord. Halleluja. He said, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. You know, they can give you no time. You know, as time keep on going, your body will be telling you nothing is working. Während die Zeit immer mehr läuft, wird dein Körper dir anfangen zu sagen, dass Dinge nicht funktionieren. You know, the three Hebrew boys, for die example. Drei griechischen Jungs. You know, before the fire. Vor dem Feuer. You know, when the fire was getting hotter and hotter. Feuer heißer wurde. They have given up. Die haben aufgegeben. You see, they just say, if God save us or no, we will not bow down before you. Wenn Gott uns rettet oder nicht, dann ist es egal. Wir werden nicht für den niederknien, König. You see, if I marry or not, it doesn't matter. Oder nicht, if I have children or not, that is mir not egal. My business. My focus ist nicht is Christ alone. Mein Ziel, sondern Christus ist mein Fokus, mein Ziel. You know, he said, whose mind? He said, because he trusted in thee. Weil you know, vertraut. Something have to be more than love and now go to trust. Es ist jetzt mehr als Liebe, es ist Vertrauen. You know, trust. Vertrauen. For now, trust. They trusted in the Lord. Sie haben auf den Herrn vertraut. He said, though, because he said, whose mind is stayed on thee? Because he trusted in thee. You know how to trust in the Lord. Wie wissen wir dem Herrn vertrauen? You know, when they promise you today, and in a month's time, no, nothing. 2 months' time, nothing. A year, nothing. 3 years' time, nothing. You are still trusting. That is what is trust. Vertrauen, it's not when the time has not come. I don't know if you understand. Vertrauen ist etwas, was unabhängig von Verrat, von Verlust oder auch unabhängig von Enttäuschung weiterhin besteht. You know the three Hebrew boys, they told them that they were going to put them in fire. Die drei hebräischen Jungs, man hat ihnen gesagt, sie werden in den Feuerofen geschmissen. You see, before the fire. Und vor dem Feuer. You see, they can say they love God. Aber Gott zu vertrauen. You see that, you know, when somebody put gun on your head and say, if you say you Jesus is Lord, I will blow your head. For you to be able, that is, to still say Jesus is Lord, that is trust. Dass du in der Lage bist, immer noch zu Jesus zu halten, auch wenn dein Leben auf dem Spiel when steht. Time is not the one dictating you. Wenn die Zeit nicht das ist, was dich kontrolliert. It's no longer about time. Geht dir nicht mehr um Zeit. Like Abraham. Wie Abraham zum Beispiel. Abraham, he's believing God for more than 20 years. 20 Jahre hat er Gott geglaubt. Before he could have that promised child. Bis dieses verheißene Kind da war. He had a promised husband for you. Er hat einen versprochenen Ehemann. Promised children for you. Versprochene Kinder. A promised victory for you. Versprochenen Sieg. You see, all this one is there, all his promises. Das ist Versprechen. But it takes trust. Was braucht Vertrauen? He wants you to trust him. Er möchte, dass du ihm vertraust. Praise the Lord. Halleluja. You know somebody that keep on looking at the time, you never trust him. Kann nicht vertrauen. If you keep on looking at your surrounding, you can never trust him. You better see Jesus as you look around. Schau lieber auf Jesus. You see, look at Jesus. Schau lieber auf when Jesus. I look around me, I see my Lord Jesus. That's how you trust Jesus. So vertraust du ihm. Praise the Lord. Halleluja. He said, because he trusted in me. He trusted in thee. You see, we have a perfect faith. Er wird vollkommen Frieden haben. You know, if you are not... Let me use this again. Like Elijah. Elijah zum Beispiel. You know, perfect peace. Vollkommen he was not panic. You know, when the Syria army were there, they were there. Als die syrische Armee vor ihm stand. Though you can see them, you can number them. 1, 2, 3, 4, 5. You can number them. Nobody can number his own. The people there. They can only see 1, 2. Aber die Leute, die bei ihm waren, die konnte man nicht sehen und zählen. You see, nobody can number it. Das kann niemand sehen. But it's still, there is this trust. Aber da ist dieser Vertrauen. That believe that I have him. Glaube. Praise the Lord. That those that be with us. Die mit uns sind. No, you cannot see it, but I can see it. Kann ich sie sehen. Praise the Lord. Halleluja. You see, the word of God say it. Gottes Wort sagt and es. I believe und it. Das glaube and ich. That is final. Und das Ende vom Lied. Praise the Lord. Halleluja. I believe it, though I cannot even see it with ich my glaube, natural eye. Auch wenn ich mir but I believe sehe. It. Ich glaube. I believe it, you ich see. Glaube. Praise the Lord. Halleluja. Like if you look at Jesus and Jairus' daughter. Wie Jesus und Jairus they told daughter. Jesus and they told Jairus, leave the master alone. Your daughter is already dead. Sie haben zu Jairus gesagt, dass er Jesus in Ruhe lassen soll, weil seine Tochter schon tot ist und es Jesus wird nicht mehr beten. Only. Aber Jesus hat gesagt, glaub einfach nur. Believe only. Glaub einfach nur. You see, the dead, I am the resurrection and the life. Denn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. You know, until you come to trust, you cannot even get it. Erst wenn es um Vertrauen geht, dann wird es sich auch manifestieren. You see, Jairus have to trust. Jairus musste vertrauen. It must be more than anything and come to trust. Vertrauen sein. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, another example, you see. Anderes another Beispiel. Example where people are against me. Ich hab Leute gegen mich sind. They hate me. Sie hassen mich. The natural knowledge. Die natürliche Weisheit. You see, the natural knowledge, we say, because of the color of my skin. Wegen meiner Hautfarbe. You see, I cannot speak Dutch. Ich kann nicht gut Deutsch sprechen. You see, because of the language, they don't love me. Because of, you see, that is the natural. The natural knowledge that God does not want us to have. Das ist das natürliche Wissen, was wir eben nicht haben sollen. Das sagt Gott. You see, I'm not one of their children. That is why they don't love me. Ich bin eben nicht mit ihnen verwandt, deswegen. But Christ's knowledge is because of Satan. Wegen dem Teufel. You see, Satan is the problem. Der Teufel ist das Problem. You fight Satan. You see his lies in their life instead of fighting the people. Du verweigerst den Satan und seine Lügen aus dem Leben dieser Menschen, anstatt diese Menschen zu bekämpfen. Again, what you understand becomes your knowledge. Das, was du verstehst, wird zu deinem Wissen. God walks through knowledge. Gott arbeitet durch Wissen. And Satan also walks through knowledge. Und der Teufel arbeitet auch durch Wissen. Praise the Lord. Halleluja. In Romans 16, verse 9. Romans 16, verse 19. For your obedience is come abroad unto all men. I am glad, therefore, on your behalf. But yet I would have you look at this very place. You know, here Paul, the writer of Romans, is saying, your obedience is come abroad unto all men. I am glad, therefore, on your behalf. You see, here Paul is not saying, I am glad because of the car, because of the job, because of the house, because of the natural wealth. He said, because you are obeying Christ. Paulus sagt, freut you sich see hier what gives Paul joy. Über die Kinder Gottes, nicht wegen ihrer Karriere, wegen ihrem Besitz oder wegen ihrem Vermögen, sondern er sagt, ich freue mich wegen eurem Gehorsam gegenüber you know, Gott. Today is, if it is not about things, we never rejoice. Also, wenn es nicht um Dinge geht, dann freut man sich nicht. Da lohnt sich die Freude nicht. For your obedience is come abroad unto all men. I am glad, therefore, on your behalf. But yet I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Praise the Lord. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Be wise unto that which is good, and simple unto that which is evil. Seid weise zum Guten und unvermischt mit dem Bösen. You see what the Bible called evil. You das, was to die Bibel böse nennt, das musst du wissen. And to hate them. Musst du hassen. You see, hate evil. Hast du das Böse? Das, was er bösartig and nennt. What this world called nicht, was diese Welt bösartig nennt. You see what the Bible called evil. Sondern was die Bibel bösartig nennt. You know, to be clever without Jesus is evil. Intelligent zu sein ohne Jesus bösartig. You know that. To be clever, so clever without Jesus. Intelligent sein ohne Jesus ist bösartig. You know, to see yourself zero. Dich als ein Verlierer zu sehen. Without Jesus is ohne also Jesus evil. Ist auch bösartig. Without Jesus, I am zero. Ohne Jesus bin ich ein Niemand. But you know, to steal yourself, you know, when people bring down themselves because of the natural. Wenn Leute sich demütigen wegen dem Natürlichen. Because, you know, they don't have what others have. Weil sie nicht das haben, was andere haben. You see, they are not, what they receive, the money they receive is not as big as others. Das, was sie verdienen, ist nicht so viel. Their power is, their position is not as high as others. Ihre Position ist nicht so viel bei anderen. And they bring themselves down. Und sie erniedrigen sich, sie machen sich fertig und das ist bösartig. Praise the Lord. Halleluja. To be clever or dumb without Jesus is evil in Christ's kingdom. Intelligent zu sein ohne Jesus ist bösartig, aber auch dumm zu sein ohne Jesus ist auch bösartig. He said, be wise unto that which is good. Sondern wir sollen weise sein zum Guten. Many be full of the understanding of Christ's kingdom. Das heißt, wir sollen voll vom Verständnis von Christus sein. Be full of the understanding of Christ's kingdom. Voll mit der Weisheit vom Königreich von Christus. Allow the Spirit to help in all your understanding. Lass zu, dass der Geist in all deinem Verständnis how by connecting all. Nimm du alles. You see, you hear, was du siehst, feel, was du hörst, was du fühlst. You taste, you du schmeckst, smell, du riechst. To Christ. Mit Christus. Praise the Lord. Halleluja. But, again, For your obedience is come abroad unto all men. I am glad, therefore, on your behalf. But yet I would have you wise unto that which is good. Know how to be wise unto that which is good. Wisst ihr, wie man weise ist zu dem Guten? You know, only Christ is good. Nur Christus ist gut. Only God is good. That's what Jesus said. Das ist das, was Jesus sagt. You see, and once it comes to good, you know it's Christ talking about Christ. Wenn es um das Gute geht, geht es um Christus. He's not talking about the good of this world. Geht um das Gute dieser Welt. You see, you have to know the difference between the two sides, you see, the good of this world and the good of Christ. Das Gute dieser Welt und das Gute von Christus. Before Christ, the good of this world is evil. Und vor Christus das Gute dieser Welt bösartig. And before this world, the good of Christ is evil, evil. Und für diese Welt ist das Gute von Christus sogar bösartig. Before Satan, the good of Christ is evil. Für den Teufel ist das Gute von Christus böse. He said, I'm simple. Concerning evil. Und unvermischt bleibt the innocent concerning evil. Nüchtern gegenüber dem Bösen. You see, you don't understand it at all. Verstehst es nicht? You know how, you know, people today, they understand evil things more than they understand Christ's kingdom. Aber Leute verstehen das Böse mehr als das Königreich Gottes. You see, allow it to be the other way. Understanding Christ's kingdom more than understanding your education. You see, whatever is of this world. Including das Wissen dieser Welt. Education. Auch Bildung. Praise the Lord. Halleluja. Understanding the kingdom is not achieving wealth. Das Verständnis vom Königreich haben heißt nicht Reichtum erlangen oder Besitz haben. Understanding the kingdom is not achieving wealth. Das Königreich Gottes empfangen heißt nicht Reichtum empfangen. Or even achieving them in Jesus' name. Es heißt auch nicht, das alles im Namen von Jesus zu empfangen. I don't know if you understand it. Praise the Lord. Hallelujah. You see, understanding the kingdom is not achieving wealth. Das Königreich verstehen heißt nicht Reichtum empfangen. Or even achieving them in Jesus' name. Auch nicht in Jesus' Namen empfangen. You know, people want to achieve wealth in Jesus' name. Leute wollen im Namen von Jesus Reichtum empfangen. They use Jesus' name to want to achieve wealth. Sie wollen Reichtum im Namen von Jesus empfangen. That is not understanding Christ's kingdom. Aber das heißt es nicht, Jesus Christus und das Königreich zu verstehen. We were in Luke 12. Wir waren in Lukas 12. Where we read from verse 13. Vers 13. Yeah, that Jesus said, you see, he said, that was good, so that I will not misquote it. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 12 again. Lukas 12. Luke 12. Lukas 12. From verse 13. And one of the companions said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. Praise the Lord. Hallelujah. You see, this man want to do things in Jesus' name. Dieser Mann will Dinge in Jesus' Namen tun. He want to achieve wealth in Jesus' name. Er will Reichtum in Jesus' Namen empfangen. He want to get his inheritance in Jesus' name. Er will sein Erbe bekommen, aber in Jesus' Namen. Speak to my brother so that he give it to me. Sprich zu meinem Bruder, damit er mir das übergeben kann. And Jesus said that is not my job. Aber er sagt, das ist nicht meine Aufgabe. Praise the Lord. Hallelujah. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. Understanding the kingdom is not achieving wealth. Das Königreich verstehen heißt nicht Reichtum erlangen. Or even achieving them in Jesus' name. Auch nicht es in Jesus' Namen empfangen. You know, there is one thing to achieve wealth. Es ist eine Sache, and there is another thing to achieve them in Jesus' name. Das andere Sache ist in Jesus' Namen. God's children said you can achieve them, but achieve them in Jesus' name. Kinder Gottes sagen, ja, kämpfe um den Reichtum, aber tu es einfach in Jesus' Namen. But Jesus is saying it is not achieving wealth at all. Aber ihr sagt, es geht gar nicht um Reichtum. Praise the Lord. Halleluja. Then he now gave them a parable. Hat hier ein Gleichnis gegeben. Über einen bestimmten. Es geht nicht um dich. Dieser Mann hat für sich selbst geplant. He was calling Jesus. Auch wenn er Jesus geplant. Was always about himself. Um ihn selbst. It was always about himself. Though he was calling Jesus. Auch wenn er Jesus gesagt hat. You see, he was calling. He was mixing it. You see, you cannot mix you and Christ. Aber du kannst dich allow it to be Christ alone. Lass du es Christus alleine. Praise the Lord. Halleluja. You see, he was mixing it. Yeah, that is what they do today. Religion. Das wird heute gemacht. You see, they pursue it. Sie sind hinter dem Reichtum, im Namen von Jesus. It's evil. Das ist bösartig. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. In Luke 9, Lukas 9, Jesus said, forbid them not. Luke 9. From verse 49 and 50. Lukas 9, 49 und 50. And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in your name. Oh, Daddy, thank you. And we forbade him because he followeth not us, not with us. 50. And Jesus said unto him, forbid him not, for he that is not against us is for us. Amen. Amen. Praise the Lord. Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemanden, der in deinem Namen die Dämonen austrieb, und wir wehrten es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm, wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Praise the Lord. Halleluja. You know, Jesus, he said, he called some people. He said, at the end, it will be workers of iniquity. Amen. He will call them. You get away, you workers of iniquity. Wollte diese in Menschen, die in seinem Namen Dinge getan hat, Übeltäter nennen. Praise the Lord. Halleluja. You see those that use his name. Die in seinen Namen nutzen. You see to do evil. Different evil. You see to achieve whatever they want to achieve. Um das zu erreichen, was sie wollen. Our work is going to be tested. Unsere Werke werden geprüft. You see, 1 Corinthians 3:13 says our work is going to be tested. Unsere Werke werden geprüft. Let's go there. Praise the Lord. Halleluja. Amen. 1 Corinthians 3. 1 Korinther 3. Vers 13. Sasa, can you help us to read this yet? So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer offenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. He said, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Praise the Lord. Halleluja. You know, if God's children can only understand here, Kinder Gottes das verstehen würden, you will not go after what the Lord does not send you. Wirst du nicht hinter dem sein, was der Herr nicht will für dich. So they want to have branches everywhere. Überall branch here, branch there, branch. Gemeinde he said, your work is going to be tested. Er sagt, dein Werk wird auf die Probe gestellt. You see, our work will be tested of what sort. It is not quantity, but quality. Es geht nicht um die Quantität, sondern die Qualität. It's like the ministry, you see. Die Gemeinde. The ministry is not about how many people. Gemeinde geht es nicht um wie viele Leute. Quantity. nicht um Quantität, sondern um Qualität. Our work is going to be tested. Unsere Werke werden auf die Probe gestellt, von aus welchem Stoff sie sind, die Qualität deiner Werke. Nicht die Quantität deiner Werke. You see how many branches you have. Wie viele Gemeinden du hattest. You see, is it Christ, the quality? Die Frage, is it Christ, the quality? Is it Christ or Satan? Christus, ist Christus oder der Teufel? Aus welcher Art? Praise the Lord. Halleluja. It is not how many branches. Geht wie viele Gemeinden. How big the congregation is. Wie groß die Gemeinde ist. What sort? Über welche Art? The quality. Die Qualität. Is it Christ? Es ist Christus. Alone. Allein. Praise the Lord. Halleluja. All this we have to understand. All das müssen wir verstehen. You see, that is why I never bother myself. Sie macht mir keine Sorgen. Even if one person, wenn es nur eine Person ist, bin ich zufrieden. Praise the Lord. Halleluja. You see, your understanding helps you to rest. Denn Verstehen hilft dir, dich auszuruhen. Es hilft dir, dich zu freuen. It helps you never to give up. Dass du nicht aufgibst. You see, understanding how his kingdom functions, that is not the quantity. Dass es nicht um die Quantität geht, sondern um die Qualität. Praise the Lord. Halleluja. So the religion, they fight for quantity. Aber die Religion kämpft um Quantität. They look for what we bring quantity. Sie suchen nach Mengen, nach Massen. You see, their plan is about quantity. Es geht ihm um die Masse. But if you understand Christ's kingdom, du hast Königreich von Christus verstehst, your work is going to be tested. Ist deine Werke geprüft werden, aus welcher is it, Art? Is it built on Christ? Ist es auf Christus gebaut? Ist es Fundament Christus? Is it continuation Christ? Ist es auch das weitere Christus, auch das Ende Christus? Halleluja. Amen. If you can't understand that, wenn du das verstehst, you will rejoice. Wirst du dich freuen. You will have peace. You will not be bothered. Du wirst dir keine Sorgen. The enemy of the kingdom is ignorance. Der Feind vom Königreich ist Ignoranz. You see, the enemy of the kingdom Der Feind is vom ignorance. Königreich ist Ignoranz. Allow the Holy Spirit to help you to understand. Lass uns der Heilige Geist dir Dinge erklärt. There are things the Lord wants us to understand. Es gibt Dinge, die wir verstehen sollen. It takes the Holy Ghost to understand. Und es braucht den Heiligen Geist, um das zu Jesus. Und übergebe dich Jesus. So that you can understand them all completely. Damit du alles verstehen kannst. Praise the Lord. Halleluja. The enemy of the kingdom is ignorance. Der Feind vom Königreich ist die Ignoranz. Ignorance of the truth. Die Ignoranz gegenüber der Wahrheit. Christ, the truth. Denn Jesus Christus ist die Wahrheit. You know Hosea 4:6. Hosea 4:6. Where God said, my people perish for lack of knowledge. Da sagt Gott, dass sein Volk zugrunde geht aus Mangel von Erkenntnis. Notice what he did not say. He said, he did not say, Satan, people perish for lack of knowledge. He did not say Satan's people perish for lack of knowledge. Er hat nicht gesagt, dass die Kinder des Teufels zugrunde gehen. He said, my people, God's people. Sondern seine Kinder, seine Leute, seine Volk. He did not say Satan's people. Nicht die Kinder des Teufels. They perish for lack of knowledge. Nicht die Ungläubigen gehen zugrunde aus Mangel von Erkenntnis. He said, my people, God's sondern seine Leute, people. Gottes Leute, God people. Die sogenannten the Kinder Gottes, God children, they perish die gehen for lack zugrunde of aus Mangel von Erkenntnis. The enemy of the kingdom der Feind vom Königreich ist Ignoranz. Not knowing how the kingdom work. Nicht wissen, wie das Königreich funktioniert. Satan rejoices when you don't know. Der Teufel freut sich darüber. He doesn't care if you are born again. Du bist egal, ob du wiedergeboren bist. He doesn't care if you are even filled with the Holy Ghost. Du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist. He doesn't care if you work miracles. Du Wunder bewirkst. He knows it's a matter of time. Er weiß, es ist eine Frage der Zeit. Before he can get you. Bis er dich bekommt. Praise the Lord. Halleluja. He knows that you do not understand the kingdom. Er weiß, du das Königreich nicht verstehst. You know, if you are the one, if you are the type that work miracles. Niemand bist der Wunder verbunden. What about when there is no miracle? Was, wenn es keine Wunder mehr gibt? Ah, you don't know that it's not about miracle. Du aber dein ganzes Vertrauen darauf setzt und ich weiß, es eben nicht darum geht. You don't know it's all about Christ. Du I'm weißt, not about Christ. Es geht und nicht eben um you are like Wunder. A time bomb. Du bist wie eine Zeitbombe. Praise the Lord. Halleluja. You see, your knowledge is all about miracle. Dein Wissen ist einfach nur. Satan knows that you don't Wunder. Know the kingdom. Der Teufel weiß, dass du das Because Königreich he knows, kennst. He knows that the kingdom is not about miracle. Weil er weiß, dass im Königreich Gottes nicht um das um die Wunder geht, sondern um Jesus Christus selbst. Praise the Lord. Halleluja. But God's people perish. Aber Gottes Kinder gehen zugrunde aufgrund. Weil sie die Wahrheit über, weil sie das Wissen über die Wahrheit nicht haben. Christ is the truth. Jesus Christus ist die Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. God never blamed destruction on Satan. Gott sagt nicht, dass der Teufel an Zerstörung schuld ist. Because Satan has been defeated. Weil der Teufel besiegt worden ist. He blamed it on lack of knowing the truth. Sondern diese Unwissenheit über die Wahrheit, das führt zur Zerstörung. Lack of knowing the kingdom. Die Unwissenheit über das Königreich Gottes, das führt zur Zerstörung. That is where, well, that is what he blamed it on. That we do not know the kingdom. Das ist der Grund, weshalb wir zugrunde gehen. The problem is we don't know something. Das Problem ist, dass wir etwas nicht wissen. And we suffer destruction. Und wir leiden darunter. Things God wants us to know. Dinge, die Gott will, die wir wissen. You know, Jesus said, I have a lot to tell you. Vieles, but you cannot get was ich sagen them will, aber wir können das jetzt nicht begreifen. And those things he still wants us to know them. Aber dass wir sie wissen. You see, those things he wants us to know them. Er möchte, dass wir das wissen. You see, lack of ignorance. You see, the enemy of the kingdom is ignorance. Der Feind vom Königreich ist die Ignoranz. You see, the enemy of Christ's kingdom is ignorance. If you do not know what Jesus said, I have a lot to reveal to you, but you cannot understand it now. When the Spirit of Truth is come, He will reveal them to you. You see, He will reveal all to you. So if you do not know them, those things, you see, what you are learning, the message that you are hearing, the truth. You are like a time bomb. Wenn du die Wahrheit nicht kennst, wenn du das, was du hörst, nicht verstehst, dann bist du eine Zeitbombe. Success in the kingdom demands knowledge. Erfolg im Königreich of Gottes secret. Braucht Wissen über seine Geheimnisse. This is success in the kingdom of Erfolg Christ. Im Königreich von Christus. It demands knowledge of his secret. Fordert Wissen über seine Geheimnisse. There is secret in Christ's kingdom. Es gibt Geheimnisse im Königreich Gottes. In Mark 4, let us go to this. Yeah, Jesus talks about his secret. Markus 4. Okay. Mark 4, amen. Markus 4, amen. Praise the Lord. Halleluja. Mark 4, 11. Markus 4, 11. And 12. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. Mystery is a secret. Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Ein Geheimnis muss offenbart werden. There is secret. Es gibt There ein is Geheimnis. A mystery in Christ's kingdom. Es gibt ein Geheimnis im Königreich. That the Holy Ghost is to reveal was to der Heilige Geist uns offenbaren muss. He said, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without. Without, die ohne sind, without salvation, ohne Erlösung, without Christ, ohne Christus, without the Holy Ghost, ohne den Heiligen Geist. All these things are done in parables. Praise the Lord. Für sie bleibt es ein Gleichnis. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He said that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted. Their sins should be forgiven them. You know, you cannot take Jesus out of the way. Du kannst nicht Jesus aus dem Weg nehmen. And know and have relationship with the true God. Und Beziehung haben mit dem wahrhaftigen Gott. We'll stop there today. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We continue on Sunday. Amen.